Erster Teil. Eines Morgens, er hat schlecht geträumt, erwacht Gregor Samsa und ist ein Insekt geworden. Sein Rücken ist hart wie ein Panzer. Er hebt den Kopf ein Stückchen. Rund und braun sieht er seinen Bauch vor sich. Die Bettdecke fällt herunter. Vor seinen Augen bewegen sich viele kleine Beinchen. Was ist mit mir geschehen? Denkt er. Das ist kein Traum. Er liegt in seinem Zimmer, einem ganz neuen, etwas zu kleinen Menschenzimmer. Da steht der Tisch. Auf dem Tisch liegt die Kollektion. Gregor ist Vertreter. Über dem Tisch hängt ein Bild. Es ist das Foto einer Dame. Er hat es aus einer Zeitschrift. Die Dame trägt einen Pelzhut, eine schwere Pelzboa und an den Armen einen Pelzmuff. Gregor sieht zum Fenster. Das Wetter ist schlecht. Er kann den Regen hören. Da wird man ganz melancholisch, denkt Gregor. Ich will noch ein bisschen schlafen, dann ist sicher alles wieder gut. Aber er kann nicht einschlafen. Normalerweise schläft er auf der rechten Seite. Aber mit seinem gepanzerten Rücken geht das nicht. Er versucht es immer wieder, 100 Mal. Er will die dünnen Beinchen nicht mehr sehen und schließt die Augen. Aber er schläft nicht ein. Jetzt hat er auch noch Schmerzen. Ach Gott, denkt er. Ich habe einen zu anstrengenden Beruf. Immer auf Reisen, immer verkaufen. Wer im Büro arbeitet, hat ein ruhiges Leben. Und ich? Immer die Uhr in der Hand, das unregelmäßige und ungesunde Essen, immer neue, immer andere Leute treffen, nie einen Freund sehen. Der Teufel soll das alles holen. Sein Bauch juckt. Er kratzt sich mit einem Bein. Ihm wird plötzlich ganz kalt. Er kratzt sich nicht mehr. Dieses frühe Aufstehen, denkt er, macht einen verrückt. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Aber mein Chef ist streng. Da verliert man gleich die Stelle. Arbeitslos. Ich muss an meine Eltern denken. Sie haben Schulden beim Chef. Aber in ein paar Jahren, vielleicht in 5 oder 6, gehe ich zu ihm und sage ihm, was ich denke. Dann fällt er vom Tisch. Er sitzt nämlich immer auf dem Tisch. Ganz nah soll man zu ihm kommen, denn er hört schlecht. Jetzt muss ich allerdings aufstehen, denn mein Zug fährt um 5. Und er sieht auf den Wecker. Himmlischer Vater, denkt er. Es ist 6:30. Dann ist es fast 7:15. Was ist geschehen? Fragt er sich. Hat der Wecker heute nicht geklingelt? Der Wecker steht richtig auf 4 Uhr. Sicher hat er auch geklingelt. Ich habe das Klingeln nicht gehört. Verschlafen. Was soll ich jetzt tun? Zum Bahnhof laufen? Den 7-Uhr-Zug bekomme ich doch nicht mehr. Die Kollektion ist noch nicht eingepackt. Ich fühle mich auch nicht gut. Der Chef ist sicher böse. Der Geschäftsdiener hat am 5-Uhr-Zug gewartet und den Chef sicher schon informiert. Das ist eine Kreatur des Chefs. Was soll ich tun? Mich krank melden? Aber ich bin in 5 Jahren nicht ein einziges Mal krank gewesen. Dann kommt der Chef mit dem Kassenarzt und sagt den Eltern, sie haben einen faulen Sohn. Denn für den Kassenarzt gibt es keine Kranken, nur gesunde, aber faule Menschen. Und in meinem Fall ist das ja nicht falsch. Es geht mir doch ganz gut. Ein bisschen müde bin ich immer noch. Vor allem aber habe ich großen Hunger. Gregor denkt nach. Der Wecker steht schon auf 6:45. Da klopft es leise an der Tür am Kopfende seines Bettes. Es ist die Mutter. Gregor, ruft sie. Es ist 6:45. Musst du nicht wegfahren? Die Stimme seiner Mutter. Gregor antwortet. Seine Stimme ist nicht wie sonst. Er spricht zwar verständlich, doch hört man auch ein leises Piepsen. Gregor sagt nur: Ja, ja, danke, Mutter. Ich stehe schon auf. Durch die Tür klingt Gregors Stimme wie immer. Die Mutter scheint mit der Erklärung zufrieden und schlurft davon. Aber sein Vater und seine Schwester haben das Gespräch gehört. Sie wollen jetzt auch wissen, warum Gregor noch zu Hause ist. Schon klopft an der einen Seitentür der Vater. Gregor, ruft er. Was ist denn? Nach einer kurzen Pause ruft er noch einmal. Gregor! Gregor! Durch die zweite Seitentür hört er jetzt auch seine Schwester. Gregor, fühlst du dich nicht gut? Brauchst du etwas? Beiden, Vater und Schwester, antwortet Gregor. Bin schon fertig. Er spricht langsam, macht Pausen. Niemand soll das Sonderbare an seiner Stimme hören. Der Vater geht wieder frühstücken, aber die Schwester bleibt. Gregor, mach die Tür auf, ich bitte dich. Aber Gregor will nicht. Gott sei Dank, denkt er. Schließe ich auch zu Hause alle Türen ab, wie ich es als Reisender in Hotels immer tue. Jetzt will er erst mal aufstehen und in Ruhe frühstücken. Über meine Situation kann ich dann immer noch nachdenken, sagt er sich. Hier im Bett komme ich doch zu keinem Schluss. Schon öfter hatte er morgens beim Aufwachen Schmerzen gehabt. Und nach dem Aufstehen war alles in Ordnung. Ich habe mich erkältet. Darum klingt doch meine Stimme so sonderbar. Reisenden passiert das oft, denkt Gregor. Aber das Aufstehen ist nicht leicht. Wie komme ich hoch? Fragt er sich. Er ist zu breit. Arme und Hände hat er nicht. Die vielen Beinchen kann er nicht beherrschen. Nur nicht im Bett bleiben, denkt Gregor. Er will mit dem unteren Teil seines Körpers zuerst aus dem Bett kommen. Aber wie sieht dieser untere Teil aus? Er weiß es nicht. Er bewegt sich nur langsam. Gregor versucht es immer wieder, mit aller Kraft. Dann schlägt er gegen den Bettpfosten. Der Schmerz ist stark, so geht es nicht. Er muss mit dem Oberkörper zuerst aus dem Bett. Vorsichtig bewegt er den Kopf nach rechts. Das geht, und langsam folgt auch die schwere Körpermasse. Aber so falle ich aus dem Bett und schlage mit dem Kopf auf, denkt er. Das ist zu gefährlich. Da bleibt er besser liegen. Jetzt liegt er wieder da und sieht seine Beinchen sich bewegen. Liegen bleiben kann er nicht. Er muss aus dem Bett, um jeden Preis. Aber er will noch einmal in Ruhe nachdenken. Er sieht zum Fenster. Nebel. Er sieht auf den Wecker. 7 Uhr. Schon 7 Uhr, denkt er. Und noch so neblig. Eine Zeit lang liegt er ruhig da. Plötzlich sagt er sich, 7:15 muss ich aus dem Bett sein. Dann ist sicher auch jemand aus dem Büro da und fragt nach mir. Und wieder bewegt er sich langsam auf den Bettrand zu. Vor dem Bett liegt ein Teppich. Beim Fallen schlägt er vielleicht doch nicht mit dem Kopf auf. Sicher gibt es einen großen Krach. Die anderen können das hören und sich fragen, was Gregor macht. Aber das muss er riskieren. Er ist schon zur Hälfte aus dem Bett. Mit Hilfe von 2 starken Leuten ist das sicher leichter, denkt Gregor. Mein Vater und das Dienstmädchen zum Beispiel. Sie schieben ihre Arme unter meinen Rücken, heben mich aus dem Bett, legen mich langsam auf den Boden und helfen mir, auf die Beine zu kommen. Aber die Türen sind verschlossen. Soll er wirklich um Hilfe rufen? Bei dem Gedanken muss er leise lachen. Es ist 7:10. Stück für Stück schiebt sich Gregor weiter. Da klingelt es an der Tür. Jemand aus dem Geschäft, denkt er. Seine Beinchen tanzen. Er hört nichts. Sie öffnen nicht, denkt er. Aber dann hört er das Dienstmädchen zur Tür gehen. Guten Morgen, hört er und weiß, wer das ist. Der Prokurist. Warum schicken Sie nicht den Lehrjungen? Sie denken immer sofort, die Angestellten wollen nicht arbeiten. Mit aller Kraft schiebt Gregor sich aus dem Bett. Endlich fällt er. Es gibt einen Schlag. Aber er ist nicht laut. Gregor fällt auf den Teppich und der Rücken ist elastisch. Nur am Kopf hat er sich wehgetan. Da im Zimmer ist etwas gefallen, sagt der Prokurist. Er steht schon im Nebenzimmer links. Gregor hört seine Schwester durch die Tür flüstern. Gregor, der Prokurist ist da. Ich weiß, antwortet Gregor. Jetzt spricht sein Vater aus dem Nebenzimmer links. Gregor, sagt er. Der Herr Prokurist ist gekommen und möchte wissen, warum du nicht mit dem 5-Uhr-Zug gefahren bist. Was sollen wir ihm sagen? Er will mit dir persönlich sprechen. Mach bitte die Tür auf. Die Unordnung stört den Herrn Prokuristen sicher nicht. Guten Morgen, Herr Samsa, ruft der Prokurist. Da hört Gregor auch die Mutter. Es geht ihm nicht gut, glauben Sie mir, Herr Prokurist. Er hat noch nie einen Zug verpasst. Er denkt immer nur ans Geschäft. Jetzt war er 8 Tage in der Stadt und ist jeden Abend zu Hause geblieben. Abends sitzt er da und studiert Fahrpläne oder liest die Zeitung. Manchmal bastelt er etwas, das ist sein einziger Spaß. In seinem Zimmer stehen ein paar Dinge, die er selbst gemacht hat. Aber die können Sie ja jetzt selbst sehen. Ihnen macht er sicher die Tür auf. Von uns lässt er sich hier nichts sagen. Vielleicht fühlt er sich nicht gut. Das glaube ich gern, sagt der Prokurist. Aber ich muss Ihnen auch sagen, wir Geschäftsleute denken immer zuerst ans Geschäft und bleiben bei einer leichten Erkältung nicht einfach zu Hause. Wieder klopft der Vater an die Tür. Also kann der Herr Prokurist jetzt zu dir ins Zimmer? Nein, antwortet Gregor. Niemand spricht mehr im Nebenzimmer links. Im Nebenzimmer rechts hört Gregor die Schwester weinen. Warum geht sie nicht zu den anderen? Sie ist sicher noch nicht angezogen. Und warum weint sie denn? Weil Gregor nicht aufsteht und den Herrn Prokuristen nicht ins Zimmer lässt? Weil er dann seine Arbeit verliert und der Chef von den Eltern sein Geld will? So schlimm sieht es doch noch nicht aus. Noch ist Gregor hier. Augenblicklich liegt er auf dem Teppich und kann den Prokuristen schlecht ins Zimmer lassen. Das ist nur normal. Da verliert man nicht gleich den Arbeitsplatz. Eine gute Erklärung findet sich sicher. Warum lassen Sie Gregor nicht in Ruhe? Warum stehen Sie da vor der Tür? Verstehen kann Gregor Sie schon. Sie haben Angst. Sie wollen wissen, was mit ihm ist. Herr Samsa, ruft nun laut der Prokurist. Was ist denn los? Sie verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer, antworten nur mit Ja und Nein, machen Ihren Eltern Angst. Zur Arbeit gehen Sie auch nicht, das ist unerhört. Ich spreche hier im Namen Ihrer Eltern und Ihres Chefs und muss Sie um eine Erklärung bitten. Ich kenne Sie als ruhigen, vernünftigen Menschen und jetzt werden Sie plötzlich launisch. Oder hat der Chef recht? Er hat mir heute Morgen gesagt, Samsa hat für uns eine Summe Geldes kassiert. Vielleicht ist das die Erklärung? Das kann nicht sein, habe ich ihm geantwortet. Und jetzt lassen Sie mich nicht in Ihr Zimmer? Ihre Position im Geschäft ist nicht die beste. In der letzten Zeit haben Sie zu wenig verkauft. Das liegt natürlich auch an der Jahreszeit. Aber Geschäfte machen, das müssen wir in jeder Jahreszeit. Ich wollte es Ihnen unter 4 Augen sagen, aber Sie sprechen ja nicht mit mir. Jetzt wissen es auch Ihre Eltern. Das ist zu viel für Gregor. Herr Prokurist, ruft er, ich mache ja sofort augenblicklich auf. Ich habe mich schwach gefühlt heute Morgen. Ich konnte nicht aufstehen, eine leichte Erkältung. Noch jetzt liege ich im Bett, nur einen Augenblick. Es geht noch nicht so gut, denken Sie nur, gestern Abend habe ich mich noch sehr gut gefühlt. Meine Eltern wissen das ja. Das heißt, etwas seltsam gefühlt habe ich mich schon. Warum habe ich es dem Chef nicht schon gestern Abend mitteilen lassen? Aber man denkt ja immer, es geht schon. Man kann ja doch arbeiten. Herr Prokurist, meine Eltern haben mit all dem nichts zu tun. Es ist doch nicht so, wie Sie sagen. Haben Sie nicht die letzte Bestellung gesehen, die ich ins Geschäft gebracht habe? Und jetzt fahre ich mit dem 8-Uhr-Zug wieder los. Es geht mir schon besser. Gehen Sie nur, Herr Prokurist. Ich bin in ein paar Minuten selbst im Geschäft. Sagen Sie das bitte dem Chef. Gregor sagt das alles sehr schnell und kommt immer näher an den Schrank heran. Er will jetzt aufstehen. Er will die Tür aufmachen. Die anderen sollen ihn sehen. Vielleicht ist alles wie immer. Dann kann Gregor wirklich um 8 Uhr am Bahnhof sein und den Zug nehmen. Oder sie erschrecken. Dann lassen Sie ihn endlich in Ruhe. Gregor schiebt sich am Schrank hoch. Einige Male fällt er wieder, aber dann steht er da. Er hat starke Schmerzen im Unterleib. Jetzt sagt er nichts mehr. Haben Sie etwas verstanden? Fragt der Prokurist die Eltern. Macht er sich über uns lustig? Um Gottes Willen, ruft die Mutter unter Weinen. Vielleicht ist er sehr krank, wir müssen ihm helfen. Grete, Grete! Und aus dem Nebenzimmer rechts antwortet die Schwester. Mutter, du musst einen Arzt holen. Gregor ist krank. Geh schnell! Hast du gehört, wie er spricht? Das war eine Tierstimme, sagt der Prokurist leise. Anna! Anna! Ruft der Vater in die Küche. Hol sofort einen Schlosser! Und schon laufen die Köchin und die Schwester durchs Vorzimmer. Wie hat sich die Schwester so schnell angezogen? Gregor hört die Wohnungstür aufgehen. Sie lassen sie offen stehen. So ist das in Wohnungen, wo etwas Schlimmes geschehen ist. Gregor ist jetzt ruhiger. Man versteht ihn nicht mehr. Aber man weiß jetzt, etwas ist nicht in Ordnung mit ihm. Man will ihm helfen. Gregor fühlt sich jetzt wieder als einer von ihnen. Er ist nicht mehr allein und der Schlosser und der Arzt können ihm sicher helfen. Im Nebenzimmer ist es ganz still. Vielleicht sitzen sie jetzt alle am Tisch oder sie horchen an der Tür. Gregor schiebt langsam den Stuhl zur Tür. Er wirft sich gegen die Tür und bleibt stehen. Seine Füßchen halten ihn. Er ruht sich einen Augenblick aus. Er will die Tür aufschließen. Vielleicht kann er mit dem Mund den Schlüssel umdrehen. Er hat keine Zähne, aber seine Kiefer sind sehr stark. Etwas Braunes läuft aus seinem Mund, läuft über den Schlüssel und tropft auf den Boden. Aber das stört Gregor im Moment nicht. Hören Sie nur, sagt jetzt der Prokurist im Nebenzimmer. Er dreht den Schlüssel um. Warum sagen die anderen nichts? Warum rufen sie nicht, gut, Gregor, mach weiter, dreh den Schlüssel um. Er braucht all seine Kraft. Stück für Stück dreht er den Schlüssel. Jetzt hängt er nur noch mit dem Mund an der Tür. Dann hört er endlich das Schloss aufgehen. Er legt den Kopf auf die Klinke und öffnet langsam die Tür. Ihn selbst können die anderen noch nicht sehen. Er steht noch hinter der offenen Tür. Gregor muss erst um die Tür kommen. Das geht nur langsam. Es ist schwierig und anstrengend. Oh! Ruft da schon laut der Prokurist. Er steht direkt an der Tür, sieht Gregor an und hält sich die Hand vor den Mund. Langsam geht er zurück. Die Mutter, ihre Haare sind noch nicht frisiert und stehen hoch, sieht zuerst mit gefalteten Händen den Vater an, geht dann zwei Schritte zu Gregor hin und fällt zu Boden. Der Vater ballt die Faust, sieht sich im Wohnzimmer um, legt dann die Hände vor die Augen und weint laut. Gregor steht in der halboffenen Tür. Es ist hell geworden. Er kann jetzt durch das Wohnzimmerfenster das Haus auf der anderen Straßenseite sehen. Ein Krankenhaus. Es regnet immer noch. Der Tisch ist für das Frühstück gedeckt. An der Wand hängt ein Foto aus seiner Militärzeit. Gregor als Leutnant. Militärisch korrekt, die Hand am Säbel. Die Tür zum Vorzimmer ist offen und auch die Wohnungstür steht noch immer offen. Nun, sagt Gregor, er ist jetzt ganz ruhig. Ich ziehe mich jetzt an, packe die Kollektion ein und fahre dann los. Wollt ihr mich wegfahren lassen? Nun, Herr Prokurist, Sie sehen, ich arbeite gern. Das Reisen ist anstrengend, aber ohne das Reisen kann ich nicht leben. Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? Ins Geschäft? Wollen Sie dort alles erzählen? Im Augenblick kann ich leider nicht arbeiten. Aber ich will gern bald wieder anfangen. Im Moment sieht es nicht so gut aus. Aber es wird bald wieder besser. Halten Sie im Geschäft meine Partei. Man denkt dort, Reisende verdienen viel Geld und führen ein schönes Leben. Sie wissen es besser, Herr Prokurist. Sie wissen auch, wie gern die anderen über die Reisenden klatschen. Sie sind ja nicht da und können nichts sagen. Spätabends kommen Sie müde nach Hause, alle sind böse auf Sie und Sie wissen nicht warum. Sie geben mir sicher recht, Herr Prokurist. Sagen Sie doch auch etwas. Aber der Prokurist hat sich schon bei den ersten Worten Gregors umgedreht und sieht Gregor nur noch über die Schulter an. Langsam geht er aus der Wohnung. So darf der Prokurist nicht fortgehen. Dann ist Gregor arbeitslos. Jemand muss mit ihm sprechen. Die Eltern verstehen das alles nicht so gut. In den langen Jahren haben sie immer gedacht, Gregor gefällt seine Arbeit. Und jetzt sind sie ganz durcheinander. Warum ist die Schwester nicht da? Sie ist klug. Sie weiß immer, was sie sagen soll. Aber wer soll jetzt mit dem Prokuristen reden? Gregor muss es selbst tun. Er schiebt sich durch die enge Tür. Er fällt auf seine kleinen Beinchen. Es geht. Die Beinchen tragen ihn. Gregor freut sich. Aber in diesem Augenblick springt seine Mutter auf und sieht ihn an. Sie hebt die Arme hoch und ruft: Hilfe, um Gottes Willen, Hilfe! Langsam geht sie zurück. Sie stößt an den gedeckten Frühstückstisch. Sie setzt sich darauf. Die Kaffeekanne fällt um. Der Kaffee läuft auf den Teppich. Mutter! Mutter! Sagt Gregor und sieht sie von unten an. Er sieht den Kaffee und will etwas trinken. Seine Kiefer öffnen sich. Ah! Die Mutter schreit und läuft fort, dem Vater in die Arme. Gregor hat jetzt keine Zeit für seine Eltern. Er muss noch mit dem Prokuristen sprechen. Der springt mit einem Schrei die Treppe hinunter und ist nicht mehr zu sehen. Gregor will ihm nach, aber sein Vater lässt ihn nicht. Er nimmt den Spazierstock des Prokuristen in die eine, die Zeitung in die andere Hand, stampft mit den Füßen auf und geht auf Gregor zu. Der Vater zischt laut. Es hilft nichts. Gregor muss in sein Zimmer zurück. Er muss rückwärts gehen. Er hat Angst. Sein Vater gibt ihm von hinten einen Schlag mit dem Stock. Vorsichtig dreht er sich um. Der Vater schlägt ihn nicht. Er zischt nur immer weiter. Gregor passt nicht durch die Tür. Sie ist zu eng. Das Zischen des Vaters wird immer lauter. Gregor hebt eine Seite seines Körpers. Bald steckt er fest. Der Vater gibt ihm einen starken Stoß. Blutend fliegt Gregor ins Zimmer. Die Tür schlägt zu. Dann ist es endlich still.